liebe die Nutte. Oh! Ja, ich liebe die Penne. Ich liebe das Wasser. Ich liebe den Baum. Ich liebe den Hasse. Hab Platz und viel Raum. Ich liebe die Wohnung, mein kleines Exil. Ich liebe das Kino, ein Film bitte spiel. Ich liebe die Liebe, ich liebe die Liebe. Ich liebe die Liebe, die Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, Liebe, Liebe. Liebe muss laut. Ich liebe die Freundin, bis sie mir vertraut. Ich liebe die Liebe, die Liebe, Liebe, Liebe. Die Liebe, die Liebe, die Liebe, Liebe, Liebe. Ich liebe euch alle, ihr liebt mich vielleicht. Das Wasser ist tief und die Liebe ist seicht. Die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, die Liebe, Liebe, Liebe, Liebe. Ich liebe die Frauen. Ja! Ich liebe die Männer. Ja, ja! Ich liebe die Nutte. Oh! Ich liebe die Penner. Ich liebe das Wasser. Ich liebe den Baum. Ich liebe den Hasser, hab Platz und viel Raum. Ich liebe die Wohnung, mein kleines Ex-Kino, ein Film bitte spiel. Ich liebe Musik laut, ich liebe die Freundin, bis sie mir vertraut. Ich liebe euch alle, ihr liebt mich vielleicht, das Wasser ist tief und